Hören, Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Welt der Kultur. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Mein Studiogast heute ist Stefania Palou, Direktorin der Staatsoper. Frau Palou, was bedeutet denn Ihr neues Motto Theater auf dem Sofa? Nun, durch dieses Online-Format können Theater und auch Konzerthäuser ein wesentlich größeres Publikum erreichen. In Kinos werden ja schon seit einiger Zeit Stücke aus großen Opernhäusern im Livestream gezeigt. Ob die Besucherzahlen in den Opernhäusern dadurch steigen, ist allerdings eine andere Frage. Besonders die jüngere Generation findet ja den Weg zur Bühne eher seltener, was sich jedoch durch die Online-Formate allmählich ändert. Aha. Und welche Rolle spielen Streaming-Dienste wie Netflix oder Prime? Die Möglichkeit, Kinofilme und Serien auf dem heimischen Sofa anzuschauen, lässt die Besucherzahlen der Theater leider nicht unbedingt steigen. Im Gegenteil. Allerdings muss man hier erwähnen, dass auch die traditionellen Kinos dem Theater schon immer große Konkurrenz gemacht haben. Aber da wir erkannt haben, was ein Teil des Publikums möchte, haben wir uns jetzt darauf eingestellt und kommen einfach zu Ihnen ins Wohnzimmer. Wie genau können wir uns das vorstellen? Naja, Theater- oder Opernbesuche hatten früher eine stärkere soziale Funktion. Denn insbesondere in Bildungskreisen war es wichtig, speziell in der Oper gesehen und damit als Kulturkenner erkannt zu werden. Selbst wenn man eigentlich gar kein Opernfan war. Das ist heute anders. Und viele Leute genießen unsere Opern auch gern mal zu Hause. Ab dem Frühjahr kommen dann auch unsere Konzerte dazu. Und das ist dasselbe wie eine Live-Aufführung im Theater oder Konzerthaus? Es ist anders. Aber für einen Großteil des Publikums eben nicht unbedingt schlechter. Die Pluspunkte von Online-Formaten sind unter anderem Zusatzinformationen, die wir durch Interviews und Hintergrundberichte ergänzen können. Man wählt also die Extras, die einen am meisten interessieren. Zudem können die Zuschauer im Digitalformat Untertitel einschalten, die Live-Vorstellungen allerdings auch teilweise anbieten. Dort kennt man sie als Übertitel. Wie lange gibt es diese Idee an deutschsprachigen Theaterhäusern denn schon? Das Theater Ulm überträgt schon seit 2012 seine Vorstellungen online. Und dies nicht nur bundes-, sondern weltweit. Und siehe da, mehr und mehr Menschen haben sich seitdem für das Format begeistern können. Und so sind nach und nach immer mehr Kulturhäuser diesem Beispiel gefolgt. Und könnten Sie zu guter Letzt bitte noch einmal zusammenfassen, was die Möglichkeit der Online-Übertragung für Theater bedeutet? Ich würde sagen, drei Dinge sind hier besonders relevant. Erstens sind wir durch unsere Online-Auftritte stärker mit dem Publikum im Dialog. In unserem Web-Angebot können die Zuschauer uns nämlich direkte Rückmeldung geben. Zweitens ist das Online-Theater verständlicher,